Ich sorge dazu, dass du nur mit mir redest, wenn es keinen anderen gibt, an den du dich wenden kannst. Hey, ich denke, dass es dir egal ist, was ich denke. Du müsstest dich mal hören. Ich denke, dass du selbstsüchtiger Bastard bist und dass du zur Hölle fahren kannst. Yeah!